Lektion 6, Hörtext 4. Der Umwelt zuliebe. Text 1. Man kann Altpapier sammeln, es als Toilettenpapier benutzen, damit Fenster putzen, daraus Schiffchen oder einen Hut basteln. Man kann es verbrennen oder einfach wegwerfen. Wir wissen nicht, was Sie mit Ihrem Altpapier machen. Wir nehmen es für unser Deodorant. Das neue 9x3 in einer Flasche, die zu 90% aus Altpapier besteht. Ohne Giftstoffe, um die Umwelt zu schonen. Vollständig biologisch abbaubar, um den Müllberg nicht noch zu vergrößern. Und mit einem Minimum an Energie und Wasser produziert. 9x3, der Umwelt und ihrer Sicherheit zuliebe.